Douglas-Tannen, Kirschkuchen, verdammt guter Kaffee und die schönste Wasserleiche der Weltgeschichte. Welcome to Twin Peaks. Der 10. September 1991 ist ein historisches Datum in der deutschen Fernsehgeschichte. Die Erstausstrahlung von Twin Peaks auf RTL Plus. Nicht nur markiert Twin Peaks einen der ersten Gehversuche der herumflegelnden Privatsender in dem Reich des Seriösen, sondern auch den ersten Medienhype um eine noch nicht gestartete Serie, der sogar so weit ging, dass Sat.1 via seines eigenen Videotextes den Mörder der Hauptfigur Laura Palmer veröffentlichte. RTL strengte dagegen in der Folge ein Gerichtsverfahren an, das Sat.1 auch tatsächlich verlor. In den USA lief Twin Peaks bereits ein Jahr zuvor auf ABC und war zu Beginn ein phänomenaler Erfolg. Den Piloten sahen 34 Millionen Zuschauer, was die erfolgreichste Filmausstrahlung des Jahres in den Staaten war. Als kleiner Vergleich, der Pilotfilm von Akte X 3 Jahre später hatte gerade einmal ein Drittel der Twin Peaks Einschaltquoten. Aus einer relativ normalen Krimi-Exposition bildet sich über 31 Episoden der von David Lynch erfundenen Serie eine immer seltsamer werdende Welt heraus, die bis zum heutigen Tag in Film und Fernsehen oft nachgeahmt, doch nie mehr in ihrer surrealen Güte erreicht wurde. Laura Palmer, die Ballkönigin der amerikanischen Kleinstadt Twin Peaks, wird in einen Plastiksack gewickelt als Wasserleiche gefunden. FBI-Agent Dale B. Cooper, der eine Vorliebe für Kirschkuchen und verdammt guten Kaffee pflegt, wird hinzugezogen und fährt in das beschauliche, von Douglas Tannen umrahmte Twin Peaks. Nach und nach werden die liebevoll skurrilen gezeichneten Bewohner des Städtchens vorgestellt, deren Lebensgeschichten auf vielfältige Weise miteinander verwoben sind. Folge um Folge wird Beziehungsgeflecht um Liebesaffäre aufgedeckt, während parallel, mehr gleichberechtigt denn im Vordergrund stehend, das FBI seine Ermittlungsarbeit aufnimmt. Diese Art des horizontalen Erzählens, also eine Geschichte über eine Staffel hinweg und nicht nur innerhalb einer Folge zu erzählen, hat Twin Peaks mehr oder weniger erfunden. Das heutige Fernsehen, insbesondere Netflix und Co., sind ohne horizontales Erzählen nicht denkbar. Wir Zuschauer lernen gemeinsam mit Neuankömmling Dale B. Cooper die Wunderlichkeiten und Eigenheiten der Stadt und ihrer Bewohner kennen und tauchen Stunde um Stunde tiefer in den Kosmos Twin Peaks ein. Das wahrlich Meisterhafte ist die Verquickung der verschiedensten Seriengenres zu einem großen Ganzen, das in sich stimmig, obwohl voll von Subversivität, Absurdem und Surrealem ist. Das Geheimnis von Twin Peaks ist nicht nur Who Killed Laura Palmer, sondern auch, dass jeder Zuschauer seine Serie daraus macht. Es gibt die Thriller-Storyline wie die Daily Soap, Mystery wie Coming-of-Age-Handlungsstränge, absurde Komik, familiäre Tragik, Brutalität wie Liebe, Intrigen und Beschaulichkeit. Der rote Faden der Serie ist natürlich die Suche nach dem Mörder von Laura Palmer und für die Antwort zieht Dale B. Cooper 10 Techniken und Beschwörungen zu Rate, träumt von tanzenden Zwergen und glatzköpfigen Riesen, die entscheidende, aber absurd kryptische Hinweise geben. Selbst als rational veranlagter Zuschauer lässt man sich auf die surreale Twin Peaks-Welt ein, weil die fest in der Kleinstadtrealität verankerten anderen Handlungsstränge dafür authentischer und ungeschönter wirken, als das Fernsehen bis dato sich traute. Divisionen werden gegen Auflösung hin häufiger und insbesondere die Figur Bob, eine der furchteinflößendsten Gestalten, die das Fernsehen je geschaffen hat, dringt immer weiter in das normale Kleinstadtleben ein, das von einem undefinierbar Bösen, das schon immer in den Wäldern um Twin Peaks gehaust haben soll, tiefer erschüttert ist, als es die mühsam aufrechterhaltene Fassade des Bürgertums zeigen mag. Twin Peaks spielt dabei in einer eigenen Zeit. Die Kleinstadt und ihre Bewohner leben in einer Art 50er-Jahre-Welt, obwohl die Serie fraglos in der Gegenwart spielt. Dieser Kunstgriff David Lynchs unterstützt einerseits bereits das surreale Gefühl, das später durch die Plotentwicklung affirmiert wird und spielt andererseits auch auf Story-Ebene eine Rolle. Die 50er-Jahre repräsentieren die Zeit, in der noch alles gut war und doch ist das alles nur Fassade. Das Böse und Schlechte, die Verderbtheit hat längst Einzug gehalten in Twin Peaks. David Lynch hatte einige Jahre zuvor mit dem gefeierten Film Blue Velvet eine ähnliche Thematik abgehandelt. Den Seedy Underground, auf dem die Bourgeoisie lebt und den sie verzweifelt versucht, unter der Oberfläche zu halten. Die in Twin Peaks behandelten Themen machen die Serie zu transgressivem Fernsehen, das Grenzüberschreitungen erzählt und bebildert, die bis 1990 kaum Gegenstand von TV-Serien waren, insbesondere was seine Hauptfiguren anbelangt. Von Inzest zu Prostitution, von Drogenmissbrauch zu häuslicher Gewalt, von seriellem Ehebruch bis hin zu sprechenden Holzscheiten. Das Besondere an Twin Peaks ist aber das bereits angesprochene Nebeneinander der verschiedenen Serienformen. So wird Twin Peaks auch beim x-ten Durchlauf nicht langweilig, weil immer wieder ein anderer Handlungsstrang hervortritt. der wiederum der Serie eine andere Anmutung gibt. Der erste Durchlauf beschränkt sich normalerweise auf das Wahrnehmen der Thriller- und Mystery-Ebene, während bei späterem Anschauen der Serie der politische, gesellschaftskritische Subtext hervortritt oder das Coming-of-Age-Drama der Jugendlichen von Twin Peaks in den Mittelpunkt rückt. Das Böse, das in Twin Peaks von den Schönsten und Besten der Heranwachsenden Besitz ergreift, es steht für das Erwachsenwerden, das das einfache, vielleicht naive, aber immer gute Leben der Jugend vernichtet. Selten wurde der Generationenkonflikt mit so viel Wucht im Fernsehen ausgetragen.